bin auf der Malle, deshalb geht es mir gut. Ich bin auf der Malle und ich bleibe in der Hut. Ich bin auf der Malle, deshalb geht es mir gut. Ich bin auf der Malle und ich bleibe in der Hut. Ich bin auf der Malle, Wigger, das hier ist die Malle. Dieser Beat wird am Plätzchen statt. Futuristic Trap, was ihr wollt. Ich bin der Bagger mit den Rallyfans. Schau die große Referenz, du kannst es nicht mit mir aufnehmen. 20.000 Euro ist kein Problem. Das ist gar nichts, ich bin dir unsympathisch, weil ich Geld hab. Das ist gar nichts. So wie ich sein. Und ich schieb der Bitch in Dick rein, yeah. Denn ich bin ein Player Swagger, yeah. Du bist nur der wacke Geiger. Wie ein Wecker klingelt mein iPhone. Ich hab schwarzes Gold in meiner Leitung. Jetzt ist deine Zeit um. Das ist meine Town. Von Gucci oder Louis müsst ihr klarer sein. Yeah. Bleibe in der Hut. Tja.